wenn du in deinen Gedanken an deinem Wohlfühlort angekommen bist, mache es dir dort bequem, so wie es für dich am angenehmsten ist. Mache es dir dort so bequem wie möglich. Betrachte nun in deiner Fantasie deine Hände, deine Handaußenflächen und auch die Innenseiten deiner Hände. Wie sehen deine Hände aus? Sind sie eher schmal oder kräftig? Hast du eher warme Hände oder frierst du schnell? Betrachte in aller Ruhe deine Hände und das ganz individuelle Muster deiner Handinnenflächen. Mit unseren Händen begreifen wir unsere Umwelt. Wir nehmen unser Leben in die Hand. Wenn wir unsere Ideen und Impulse in die Tat umsetzen, handeln wir. Wir tun alles Mögliche mit unseren Händen. Wir arbeiten und wir essen mit ihnen. Kleine Kinder zählen mit ihren Händen. Säuglinge greifen automatisch alles, was man ihnen in die Hand gibt. Bei einem Buch oder einem Film verfolgen wir gespannt die Handlung. Unsere Hände können so vieles. Sie begrüßen, befühlen, schreiben, musizieren. Und sie verarzten. Denn unsere Hände können auch heilen und helfen. Ich bitte dich, dir nun vorzustellen, dass auch deinen Händen eine ganz besondere, helfende und heilende Kraft innewohnt. Strecke dafür in deiner Fantasie deine Arme zur Seite aus. Deine Handinnenflächen zeigen dabei nach oben. Schließe in deiner Vorstellungskraft die Augen und stell dir vor, wie die Energie, die von deinem Herzen ausgeht, durch deine Arme in deine Hände strömt und dabei warm und golden leuchtet. Dieses Leuchten ist das Licht deines Herzens. Dieses Licht der Liebe und des Mitgefühls fließt durch deine Arme und erstrahlt nun auch in deinen Händen und schenkt ihnen die wundervolle Fähigkeit, Schmerzen zu lindern und zu verstehen. Nimm dir einen Augenblick Zeit und spüre, wie sich diese Gabe anfühlt. In deinen Gedanken öffnest du die Augen jetzt wieder. Lenke bitte deine Aufmerksamkeit nun auf deinen Körper. Ich möchte dich dabei bitten, deinen Körper liebevoll und vollkommen frei von Bewertungen zu begegnen. Versuche dies, so gut du kannst. Entspanne dich nun Lass ganz los. Atme dafür tief ein und wieder aus. Spüre, wie die Luft ein- und wieder ausströmt. Ganz ruhig und entspannt. Ein und wieder aus. Erinnere dich, du bist an deinem Wohlfühlort und du kannst mit deinen Händen Schmerzen lindern und verstehen. Lege nun in deinen Gedanken deine Hände auf eine Stelle deines Körpers, die dir häufig wehtut oder die oft verspannt ist. Stell dir vor, wie die leuchtende Wärme und die heilende Energie aus deinem Herzen über deine Hände durch die schmerzende Stelle zu dir zurückfließen und dabei deinen Schmerzen voll Liebe und Mitgefühl begegnen. Nimm wahr, wie die schmerzende Stelle jetzt angenehm warm und weich wird. Dabei fängt sie an, genauso zu leuchten wie deine Hände. Um deinen ganzen Körper herum erstrahlt nun für einen Moment ein warmes Licht. Es umschließt dich behutsam und beschützt diesen Augenblick des Mitgefühls und der Liebe. deine Hände wieder von der Stelle. Die schmerzende Stelle fühlt sich angenommen und verstanden. Stell dir vor, wie nun ein großer Teil der Schmerzen aus dir herausströmt und in einen See fließt. Atme dabei tief aus. Mit jedem Ausatmen wird die Last ein bisschen weniger. Nimm dir dafür einen Augenblick Zeit und spüre, wie sich das anfühlt. Geh nun in deiner Vorstellungskraft in die Ausgangsposition zurück. Strecke deine Arme aus, sodass deine Handinnenflächen nach oben zeigen. Kreuze nun die Arme vor deiner Brust und verbinde dich mit dem Licht deines Herzens. Die Liebe und das Mitgefühl in deinem Herzen sind größer als alles, was du dir vorstellen kannst. Du kannst diese Übung jederzeit wiederholen, wenn dir danach ist. Atme noch einmal tief ein und wieder aus, bevor du mit deiner Aufmerksamkeit in den Raum zurückkehrst. Jetzt ist es soweit. Komme nun mit deiner Aufmerksamkeit langsam, ganz langsam in den Raum zurück. Behalte noch für einen Augenblick deine Augen geschlossen. Nimm nun wieder bewusst die Fläche wahr, auf der du liegst oder sitzt, wie sie sich unter dir anfühlt. Unter deinen Händen und Armen